studentischen Kommersen wohnte ich öfters und stets mit steigender Abneigung bei. Unwillkürlich musste ich daran denken, wie ich einst in Jena gelegentlich einer Generalstabsreise, als ich um 5 Uhr morgens wegrinnt, junge Studenten noch beim Biere betrunken auf dem Marktplatz gröhlend sitzen sah. Die jungen Deutschen berauschten sich auch jetzt bei Alkohol und Gesang ihrer Lieder durch das Versprechen auf die Zukunft: Wenn das Vaterland ruft, sind wir da. Ich konnte ihnen nur entgegenhalten, dass das Vaterland, ja das Volk, die Deutschen, schon seit dem Eintritt unserer Ahnen in die Geschichte nur zu erkennbar ruft, wir hätten diese Stimme nur nicht vernommen. Es war immer das gleiche Oberflächliche. Die Lehren des Weltkrieges waren spurlos verhallt. In den Soldatenvereinen, den aus der Vorkriegszeit stammenden und neu gegründeten, sollten im Besonderen die Tradition des alten Heeres gepflegt werden. Diese Tradition bestand meines Erachtens eben nur allein darin, das Gleiche zu tun, das wir im Felde betätigt hatten, nämlich für unser Volk und seine Freiheit einzutreten und den Willen hierfür zu stärken. Aber ich fand Vereinsmeierei. Die Gefallenen sollten sich für das Vaterland geopfert haben. Sie wurden bemitleidet. Es fehlte das Erkennen, sie hätten weiter nichts getan als ihre Pflicht und hätten bei Ausübung ihres Rechtes, Volk und Vaterland zu verteidigen, ihr Leben gelassen. Aus den Vorkriegszeitvereinen wurden Sterbekassen. Gewiss war das auch löblich in Verhältnissen, in denen der Tod eines Angehörigen den Hinterbliebenen schwerste Sorgen auferlegt. Aber es musste doch sehr viel anderes, starkes, deutsches, was ich soeben andeutete, hinzukommen. Es sollte nicht sein. Es war auch nicht viel anders in den Offizierverbänden. Auch hier Verknöcherung, höchstens lebte der monarchische Gedanke, aber wieder verband er sich mit der unmöglichen Rückkehr früherer Zustände, die uns ja in das furchtbare Unheil geführt hatten. Warum die Vereine in ihrer Gesamtheit so versagten, darüber wurde mir alsbald die Erkenntnis. In ihre Spitzen hatten sich Freimaurer, Römlinge und Okkulte aller Art eingeschoben, die Wehrwilligen, Freiheit und Lebenswillen der Mitglieder auf falsche Bahnen schieben und sie durch hohle Phrasen der Vorkriegszeit berauschen sollten, gleichsam als ob diese rettende Taten wären. Es war nicht leicht, bei Reden in merklich seelische Berührung mit den Zuhörern zu treten. Bei dem Wort Volksgemeinschaft horchten Deutsche mehr auf, aber der Begriff war für sie umso unklarer, je einseitiger, materialistischer und eigennütziger ihr Denken war. Immer weniger befriedigte mich öffentliches Auftreten. Ich tat es aus Pflichtgefühl gegenüber dem Volke. Es war natürlich, dass ich neben diesem Wirken von meinem Hause in der Heilmannstraße aus sorgsam die in Bünden und in Parteien sich entwickelnde völkische Bewegung beobachtete, die es wirklich ernst mit dem Wehrwillen, dem Schaffen einer sozialen Volksgemeinschaft und dem Ringen gegen die Missstände nahm, die von Berlin aus Pesthauch über die deutschen Gaue verbreiteten. Meine Verbindung namentlich zu dem Bunde Oberland, der scharf seine deutsche, schwarz-weiß-rote und soziale Einstellung bekundete, war enger geworden. Es hatte mich mit Genugtuung erfüllt, dass die Mitglieder dieses Bundes im Mai 1921 nach Oberschlesien geeilt waren, um dort mit deutschen Freiheitskämpfern anderer deutscher Gaue deutsches Land zu verteidigen. Auch meine Verbindungen mit der Reichsflagge Nürnberg und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei festigten sich. Ich begrüßte deren allmähliches Fortschreiten, sah allerdings mit Bedauern den Zwiespalt zwischen den Führern dieser Partei und den völkischen Führern Norddeutschlands, unter denen Herr von Graefe immer mehr hervor und mir näher trat. Ich betrachtete mir auch die anderen Verbände wie Stahlhelm, Jungdeutscher Orden, Wehrwolf, die Organisation Konsul des Kapitäns Erhard, die seit den Kapp-Tagen recht häufige Wandlungen vorgenommen hatte. Viele gute Deutsche strebten diesen zu. Sie galten als aktivistisch. Aber der Wehr- und Freiheitswille der Mitglieder wurde in ihnen den eigennützigen Sonderzielen geopfert, die die überstaatlichen Mächte diesen Bünden beibrachten. In Bayern und Reich bildete sich ein nationaler Sonderverband in München, Er diente immer eindeutiger wittelsbachisch-römischen Belangen und stellte sich immer mehr in Gegensatz zu den völkischen Bünden und der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Münchens. Im Reich schlossen sich zahlreiche Verbände unter dem Einfluss alldeutscher Kreise als vaterländische Verbände zusammen, die mit dem Bunde Bayern und Reich in immer engere Fühlung kamen. Natürlich lebte ich in den großen politischen Zusammenhängen, die infolge der Schwäche und den Zielen der Berliner Regierung, ganz gleich wie ihre Zusammensetzung war, sich immer unheilvoller auswirkten. Juda und Rom waren sich in dem Streben einig, das deutsche Volk völlig zu zerschlagen und es immer mehr den Siegerstaaten und dem Weltkapital zu verschreiben. Die Forderungen der Feinde des Weltkrieges wurden immer drückender und unerfüllbarer. Noch nicht zu übersehende Lasten wurden uns auferlegt. Weitere Gebietsteile am Rhein wurden besetzt, gleichzeitig wuchs die Inflation. Die Kaufkraft der Mark sank. Das Elend breitester Volkskreise, nicht zuletzt des Mittelstandes und der freien Berufe, griff tief in unser Volksleben ein. Die Korruption wuchs. Die Ermordung Erzbergers, des Vertreters Roms, am 28.08.1921 und des Judenfürsten Walter Rathenaus am 24.06.1922 waren Ausdruck deutschen Elends, aber auch deutschen Abwehrwillens.